Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt, das kann ich nicht verzeihen. Gibt es in eurem Leben ein Ereignis, einen Vorfall, der so gravierend für euch war und so verletzend und euch so traurig stimmt, dass ihr im Nachhinein sagt, ich kann demjenigen, der das verursacht hat, dem kann ich nicht verzeihen. Vielleicht, obwohl vielleicht auch schon ganz viele Jahre vergangen sind, ich kann nicht verzeihen. Ich kann das nicht verzeihen. Wenn ihr mir von einem solchen Vorfall aus eurem Leben erzählen wollt, dann könnt ihr mich gerne anrufen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sarah. Und Sarah ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sarah. Hallo. Was kannst du nicht verzeihen? Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Macht nichts, leg einfach mal los. Ja, also ich kann nicht verzeihen, dass mein Ex-Freund, ich war fast 8 Jahre mit ihm zusammen und er hat mich 8 Jahre lang geschlagen, wegen allen möglichen Kram. Also aus seiner Sicht sah es immer so aus, dass ich Fehler gemacht habe. Mhm. Sag mir mal, ach, du bist jetzt 24. Ich bin 24. Wann habt ihr euch kennengelernt? Wie alt warst du da? Wir haben uns, wir sind zusammengekommen am 19.04.93. Das heißt, da warst du 16. Da warst du 16. Ja. Das heißt auch, ihr seid noch gar nicht so lange auseinander. Nein, noch nicht so lange. Nämlich? Das war im Januar 2000. Also da habe ich versucht, so langsam den Absprung zu schaffen. Mhm. Gut, also, beziehungsweise nicht gut, aber wir haben es jetzt verstanden, wie so die Zeitläufe waren. Ihr seid sehr jung zueinander gekommen. Ja. Wie alt war er damals? Er war 19. 19. Ja, also er wurde 20 im Juni. Jetzt hat er dich diese knapp acht Jahre, so schlecht behandelt. Ja. Von Anfang an? Nein, also das erste halbe Jahr war okay. Mhm. Und dann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es zum ersten Mal kam. Auf jeden Fall war ich nicht in der Lage, von ihm wegzukommen. Er war mein erster Freund und ich habe damals geglaubt, er wäre auch meine erste große Liebe, was ich im Nachhinein allerdings bezweifle. Mhm. Was genau hat er in diesen 8 Jahren, in diesen 7 Jahren alles mit dir gemacht? Er hat so viel gemacht. Also ich habe ihn eigentlich in ständiger Angst gelebt. Immer wenn wir uns gestritten haben, ist er durchgedreht. Also ich bin teilweise durch die Straßen gelaufen und habe mich hinter jedem parkenden Wagen versteckt, weil ich Angst gehabt habe, dass er vorbeifährt mit dem Wagen und mich sieht. Mhm. Ihr habt aber nicht zusammen gewohnt damals? Nein. Du hast bei deinen Eltern noch gewohnt? Ich habe erst bei meiner Mutter gewohnt und irgendwann bin ich dann dummerweise weggelaufen von zu Hause. Mhm. Weil ich gedacht habe, das ist meine Liebe und ich gehöre zu ihm. Mhm. Und meine Mutter hat das auch nicht gebilligt, dass ich mit ihm zusammen bin. Die hat das von vornherein gewusst, dass das nicht funktioniert und hat es halt immer unterbunden, dass wir uns sehen. Mhm. Ja, und irgendwann bin ich dann von zu Hause weggelaufen und habe erstmal bei einer Pflegefamilie gewohnt. Und da hat er dich ausfindig gemacht oder du hast dich freiwillig bei ihm gemeldet? Nein, wir waren auch immer noch zusammen. Ihr wart immer noch zusammen. Am Anfang war es auch so, dass er mich geschlagen hat und ich mich bei ihm entschuldigt habe, weil ich halt so fanatisch war. Ich war Fanat in ihn. Also er hat dich geschlagen und du hast dich entschuldigt, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Ja. Und deshalb ist er dann so in Rage gekommen. Dafür hast du dich entschuldigt. Ja, ich habe damals geglaubt, dass er im Recht ist. Wie oft hat er dich denn in all diesen Jahren geschlagen? Unzählige Male. Unzählige Male. Wohin hat er dich geschlagen? Ins Gesicht. Hat er dich mal so geschlagen, dass du verletzt warst im Gesicht? Ja, ich war immer verletzt eigentlich. Also ich hab eine sehr gute Freundin gehabt damals und einmal war es so, da hat er mich weil ich einfach weggelaufen bin von ihm. Mhm. Und wir haben uns dann versteckt, also mit einer Freundin, die ist mit mir gegangen, etwas außerhalb von der Stadt, wo ich gewohnt habe. Und da hat er mich dann gefunden mit seinen Freunden. Mhm. Und dann hat er meine Freundin nach Hause gefahren, als er mich gefunden hatte. Und mich hat er in den Wald gefahren. Und, Moment. Und dann hat er gesagt, ich soll aussteigen aus dem Wagen. Und dann bin ich ausgestiegen. Und dann hat er mich verprügelt und ich bin irgendwann bewusstlos geworden. Und ich weiß nicht, ich danke Gott noch immer dafür, dass es passiert ist, weil sonst hätte es in seinem Kopf nicht Klick gemacht. Mhm. Und ich bin dann wieder wach geworden und dann hatte er mich in den Armen und hat gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Mhm. Aber es waren halt so Extremsituationen. Mhm. Mein Rücken war übersät von blauen Flecken. Mhm. Meine Freundin kam morgens zu meiner Mutter und hat das gesehen. Und die ist so ein Mensch, die interessiert gar nichts. Also die heult wegen nichts und es geht ihr wirklich alles am Arsch vorbei. Und die fing an zu weinen und hat gesagt, ich weine jetzt nicht wegen dir. Ich weine nur, dass jemand wie du sowas mit sich machen lässt. Jetzt nicht verstanden. Würdest du sagen, dass diese Szene im Wald, die du uns gerade beschrieben hast, dass das das Schlimmste war, was er dir angetan hat? Es war mitunter einer der schlimmsten Dinge, die er getan hat. Es war nicht das Schlimmste, nein. Gibt es noch einen Vorfall, an den du dich mit Grauen erinnerst? Ja. Nämlich? Das war letztes Jahr an seinem Geburtstag. Was hat er da gemacht? Es war eigentlich ein ganz netter Abend. Wir waren erst gemeinsam in einem Bistro mit all seinen Freunden. Er hat seinen 27. Geburtstag gefeiert. Oder seinen 28. Ich weiß jetzt nicht genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren zu mir. Mhm. Und für mich war die Situation eigentlich relativ ungezwungen. Also ich habe es nicht so empfunden, dass ich Angst vor ihm hatte in dem Moment. Weil ich konnte nicht immer, aber relativ oft gut einschätzen, wie er sich wann verhält. Mhm. Ja, auf jeden Fall an dem Abend konnte ich es eben nicht einschätzen und er ist mit zu mir gegangen. Und dann hat er eben gegen meinen Willen mit mir geschlafen. Mhm. Über mehrere Stunden hinweg. Das ist noch sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt. Also er hat dich über mehrere Stunden hinweg vergewaltigt. Ja. Mhm. Sarah, nun bist du seit einiger Zeit von diesem Mann getrennt. Ja. Der deine erste lange Beziehung war. Du hast lange angenommen, dass es deine erste große Liebe war. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du dann es geschafft hast, zu sagen, ich gehe jetzt und es dann auch getan hast? Ich habe, also kurz nachdem das passiert ist, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern an diesem Abend und ich bin auch froh, dass ich es nicht kann. Aber ich weiß, dass er so grausam zu mir war, wie er noch nie zu mir war. Und ich habe danach auch Anzeige erstattet und auch selbst bei der Polizistin im Gespräch habe ich noch versucht, ihn zu verteidigen. Mhm. Ich habe ihr gesagt, dass er normalerweise niemals so etwas tun würde. Aha, dann war also diese Nacht an seinem Geburtstag, wo er dich so gequält hat, das war so der I-Punkt auf alles. Daraufhin hast du gesagt, vielleicht nicht mal gesagt, sondern gefühlt, so kann es nicht weitergehen. Ja, ich konnte nicht mehr. Ich habe auch eine Tochter mit ihm und ich hab mir gedacht, das geht nicht so weiter. Mhm. Ich kann nicht immer meinen Frust mit mir rumtragen und gleichzeitig die brave Hausfrau und Mutter spielen. Das geht nicht. Wie ist die Situation denn heute? Hat er das akzeptiert und lässt dich in Ruhe? Nein, leider nicht. Er hat es nicht akzeptiert. Hast du Angst noch vor ihm? Ich versuche meine Angst zu verdrängen, aber ich habe Angst vor dem großen Tag und das wird nächsten Monat soweit sein, dann haben wir die Gerichtsverhandlung wegen dieser Sache. Hm. Vor dieser Verhandlung hast du Angst? Ja, ich habe große Angst, weil ich kann ihn nicht mehr einschätzen und ich weiß nicht mehr, wie er sein wird. Und er versteht mich auch nicht, dass ich diese Sache durchziehen muss, weil ich... Hat er dir denn jetzt in der Zwischenzeit auch mal gedroht, nochmal? Ja, er hat mir ganz viele Nachrichten übers Handy geschrieben, dass ich ihn kennenlernen werde und dass ich wäre ja eine Schlampe und er würde mich finden, egal wohin ich mich verkriechen würde, in welches Mauseloch auch immer. Er würde mich finden und er würde sich rächen. Machst du dir heute Vorwürfe, dass du das hast viel zu lange über dich ergehen lassen und dass du nicht früher gesagt hast, Schluss, ich gehe? Ja, ich mache mir Vorwürfe, weil ich weiß, dass es Männer gibt und ich habe sehr lange einen Hass gegen Männer gehabt, weil ich gedacht habe, alle sind so. Mhm. Und ich mache mir insofern Vorwürfe, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Mhm. Und er hat mir auch immer versucht, das einzureden. Er hat gesagt, so einen Mann wie mich findest du nicht wieder. Mhm. Aber so einen Mann wie ihn finde ich an jeder Straßenecke. Aber jemand, der mir Wärme gibt, der mich wirklich liebt, mhm, den findet man nicht einfach so. Mhm. Aber dennoch mal die Frage, geht es nicht manchmal so dir im Kopf herum, dass du dir selbst sagst, mein Gott, ich hätte damals schon, als ich 18 war, als er das gemacht hat und das gemacht hat, hätte ich eigentlich schon ihn anzeigen müssen oder zumindest gehen müssen? Doch, ich hätte gehen müssen, ja. Kannst du dir so im Nachhinein diese Blindheit für dich erklären, dass du ihm so hörig warst, dass du sogar bei der Polizei noch versucht hast, ihn irgendwie zu verteidigen? Woher kam diese Hörigkeit? Ich weiß es nicht, Domian. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe teilweise jahrelang gedacht, dass es Liebe war, dass ich es aus Liebe getan habe. Mhm. Aber mittlerweile denke ich, es war mehr Angst, mhm, und vielleicht auch die Gewohnheit, mhm, dass da jemand da ist. Mhm. Ja, und man kann vielleicht auch noch entschuldigend dazu sagen, dass du auch so sehr jung noch warst, als es angefangen hat. Ja. Und du auch keinerlei Erfahrungen hattest. Ja. Jetzt geht es dir sehr schlecht und du hast große Angst und weißt gar nicht, wie es richtig weitergehen soll. Nein. Und wie die Zukunft sich entwickelt. Hast du denn jemanden, der dir so ein bisschen zur Seite steht, der auch so ein bisschen seelisch hilft? Ja, ich hab einen Freund seit 4 Monaten. Mhm. Ach, du hast einen Freund und der ist auch über alles informiert und weiß Bescheid über alles? Ja, seit kurzem. Also es hat lange gedauert, bis ich ihm davon erzählen konnte, mhm, weil das mich sehr belastet hat, mhm, alles. Und mhm, es gab halt Tage, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen und hatte Depressionen und habe mich nicht bei ihm gemeldet. Aber er ist hartnäckig geblieben und, mhm, hat es auch verstanden, jetzt im Nachhinein. Ist diese Beziehung denn jetzt für dich eine sehr schöne Beziehung, eine glückliche Beziehung? Also ich denke, es gibt keine bessere Beziehung. Mhm. Also ich kann mir keine bessere vorstellen. Mhm. Das ist dann ja schon erstaunlich, dass nach dem, was du mitgemacht hast, dass du dennoch offen warst, dich auf so etwas einzulassen, auf eine Beziehung zu einem Mann. Ja. Liebe Sarah, ich möchte dir gerne vorschlagen, dass du jetzt mit meiner Psychologin, mit der Anna, noch ein paar Worte redest. Vielleicht auch, dass sie dich so ein bisschen noch aufbaut in Anbetracht des bevorstehenden Prozesses und dir vielleicht noch so ein paar Hilfestellungen gibt und anbietet. Von Herzen alles Gute und von Herzen auch viel Glück für den Prozess, dass du da dein Recht bekommst. Ja, danke, Domian. Leg bitte auf und wir rufen dich, das heißt, die Anna ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nicht verzeihen. Ist euch in eurem Leben etwas widerfahren, das so schlimm war für euch, dass ihr bis heute, obwohl es vielleicht schon sehr viele Jahre her ist, dass ihr sagt, ich kann das nicht verzeihen und ich bemühe mich, aber ich kann einfach nicht sagen, okay, schwamm drüber, sondern es lebt in euch und es schmerzt vielleicht nach wie vor so schlimm und so tief. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Martina und Martina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Martina. Was ist passiert bei dir? Und zwar geht das darum, dass ich meiner Mutter nicht verzeihen kann, denn mein Vater hat mich jahrelang sexuell missbraucht und auch geschlagen. Und sie hat da immer bei zugesehen. Also sie hat zugesehen sogar dabei. Sie hat nicht nur toleriert, sondern sie hat halt auch zugesehen. Also sie hat da jetzt nicht mitgemacht oder so, aber sie stand halt oft in der Tür und guckte gelangweilt zu, wann mein Vater endlich fertig ist. Wie alt warst du da? Also mit dem sexuellen Missbrauch hat angefangen, als ich 12 war. Mhm. Und mit dem Schlagen fing das halt an, als ich 8 Jahre alt war. Wie lange dauerte der sexuelle Missbrauch? Also eigentlich bis ich ausgezogen bin. Da war ich 18, fast schon 19. Und oftmals hat deine Mutter dabei gestanden in der Tür, als dein Vater dich sexuell missbraucht hat? Ja. Er hat mit dir geschlafen? Das nicht, aber also jetzt nicht so eingedrungen, mhm, aber ich meine schon angefasst. Mit den Fingern und da geschlafen nicht. Ich wurde halt zum Oralverkehr mit ihm gezwungen, aber. Und dabei hat die Mutter in der Tür gestanden und zugeguckt. Ja, sie, wenn ich sie darauf angesprochen habe, warum sie mir nicht hilft, hat sie einfach nur gesagt, dass sie Angst hat, dass er ihr auch was antun könnte. Aber dass sie dann sogar noch zugeschaut hat. Ja. Wenn das Martyrium jeweils für dich vorbei war, wie hat man sich das vorzustellen? Wie hast du dann geredet mit deiner Mutter? Bist du wortlos an ihr vorbeigegangen in dein Zimmer oder was ist geschehen? Also das ist meistens eigentlich immer abends vorm Schlafengehen gewesen. Also meistens, damals ging ich ja noch zur Schule und ging eher ins Bett als meine Eltern. Und ich lag dann schon im Bett und dann kam mein Vater rein. Das Licht wurde dann wieder angemacht und meine Mutter stand dann einfach in der Tür und guckte zu, ohne irgendwas zu machen. Mhm. Ist die Zeit von, du sagst, von 12 bis 18 Jahre hat er das gemacht. Da warst du ja schon eine Jugendliche oder eine junge Frau hinterher schon. Es war doch sicher so, dass deine ganze Jugendzeit für dich nur Angst und Schrecken bedeutet. Ja, also ich bin auch eigentlich immer eingesperrt gewesen. Also ich durfte abends nie weggehen, also nur zur Schule oder sonst bin ich eigentlich nie weg gewesen. Ich bin eigentlich immer eingesperrt. Warst du das einzige Kind deiner Eltern? Oder nein, bist du das? Ich bin Nachzügler, also. Die anderen mal waren noch alle ältere Geschwister, aber die sind halt alle wesentlich älter als. Und die waren aus dem Haus auch. Die waren schon aus dem Haus. Hast du in dieser schlimmen Zeit irgendjemandem davon erzählt? Also, ich bin einmal, da war ich 14, da bin ich zum Jugendamt gegangen und ja, dann kam das dann auch, dass meinem Vater das Sorgerecht entzogen wurde, meiner Mutter nur das Aufenthaltsrecht. Und dann bin ich für 3 Monate in einer Pflegefamilie gewesen, wo ich aber auch schnell wieder rausgegangen bin, denn die hatten einen Sohn, der war ein Jahr älter als ich, der war damals 15. Und der ist auch jeden Abend zu mir ins Zimmer gegangen und wollte mit mir schlafen. Und da wollte ich dann auch lieber weg. Da wollte ich dann schon noch lieber bei meinen Eltern sein als da. Und beim Jugendamt hat mir damals niemand geglaubt, weil die beiden Pflegeeltern haben beim Kinderschutzbund gearbeitet. Und das Jugendamt, die machen doch nichts. Die sind so nett, die sind so beliebt. Achso, das Jugendamt hat ja nicht geglaubt, dass dieser Junge von den Pflegeeltern da an dich heran will. Ist es denn da zu sexuellen Handlungen gekommen oder hast du es abwehren können? Das habe ich abwehren können. Aber dann weil bist er halt auch nicht so kräftig ist wie mein Vater, der. Also bist du von einer Angstsituation in die andere quasi gekommen. Kann man so sagen, ne? Dann bist du freiwillig wieder zurückgegangen zu deinen Eltern. Ja, ich hatte ja nur 2 Wahlen. Also entweder komme ich ins Heim oder ich gehe zurück zu meinen Eltern. Hat das Jugendamt dir denn geglaubt, dass dein Vater dich misshandelt? Und das ist mir geglaubt worden. Und dennoch haben die zugelassen, dass du wieder zurückgehst zu ihm? Das haben die dann zugelassen, ja. Und die haben keine juristischen Schritte eingeleitet gegen deinen Vater? Nee, danach nicht mehr. Also es ist auch vorher von meinen anderen Schwestern, die sind auch von ihm sexuell missbraucht worden. Da kam es dann auch zu einer Gerichtsverhandlung, aber da hat er halt nur eine Geldstrafe bekommen und ein 1/2 Jahr auf Bewährung. Wie alt warst du denn da, als es zu der Gerichtsverhandlung kam? Da war ich gerade 2-3 Jahre alt. Ach so lange lag das dann schon zurück. Weil meine Geschwister halt alle älter sind als ich. Jetzt bist du mit 18 dann von zu Hause weggegangen. Ja. Heute bist du 21 Jahre alt. Ja. Es liegt ja alles noch nicht so lange zurück. Nein. Hast du deinen Vater angezeigt? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, irgendwie auch Angst, dass es alles wieder hochkommt und irgendwie mag ich das irgendwie nicht. Irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen dabei, weil das meine Eltern sind, aber ich muss auch sagen, ich finde, dass mein Vater geistig gestört ist und ihm kann ich eigentlich noch eher verzeihen als meiner Mutter, die mir nicht geholfen hat. Du hast deine Mutter mehr als dein Vater? Ja. Weil die Mutter hätte einschreiten können und sie hätte was unternehmen können. Ja. Sie hätte all die Jahre also etwas tun können. Sie hat auch damals bei der Gerichtsverhandlung gegen mich ausgesagt. Gab es denn eine Gerichtsverhandlung schon ja, um deinen? Ja, dann aber nur um mein Sorgerecht damals, ach so, als ich 14 war. Wie ist dein Kontakt heute zu den Eltern? Ich habe gar keinen Kontakt überhaupt keinen mehr. Kontakt mehr. Nein. Hat deine Mutter auch nicht versucht, zu dir nochmal Kontakt aufzunehmen? Ja, also eine Zeit lang hat sie bei mir jeden Tag angerufen. Mhm. Dann habe ich aber meine Telefonnummer ändern lassen und danach. Ist es dir denn gelungen? Ich meine, das ist ja nun auch sehr schwierig, als junges Mädchen mit 18 dann nach so einer Hölle, die hinter einem liegt, dann einen neuen Anfang zu schaffen und alleine auf die Beine zu kommen. Hast du das einfach hingekriegt? Also, ich arbeite eigentlich ganz normal, aber ich meine, so ein privates Leben habe ich eigentlich nicht. Also. Aber du hast dann, als du mit 18 rausgegangen bist, bist du in eine eigene Wohnung gegangen, hast dir ein eigenes Leben aufgebaut und hattest auch eine Arbeit. Ja. Was arbeitest du? Ich weiß nicht, ob ich das so... Nee, du musst es auch nicht sagen. Wenn du es nicht sagen möchtest, musst du es nicht sagen. Ich möchte halt nicht unbedingt, dass er mir erkannt wird. Okay, das ist auch völlig in Ordnung, ja. Du hast gerade so gesagt, du hast eigentlich so ein privates Leben nicht. Verstehe ich daraus, dass du beispielsweise auch keinen Freund hast? Also ich habe zeitweise schon einen gehabt, aber irgendwie brauche ich halt immer sehr viel Vertrauen und ich glaube, dass ich halt auch zum Teil ziemlich merkwürdig reagiere. Aber verständlich auch, ne? Und ich bin halt auch ziemlich jähzornig, also ich meine, es kann die Welt untergehen und da bleibe ich ganz ruhig, aber so eine Kleinigkeit, da kann ich mich tierisch drüber aufregen. Lebst du eigentlich sehr einsam? Ja. Ja. Du gehst deiner Arbeit nach und bist dann viel zu Hause und alleine? Ja. Hast du denn in den letzten Jahren, warst du in Behandlung beim Arzt, beim Psychiater oder beim Psychologen? Also ich bin einmal in einer Selbsthilfegruppe gewesen, aber mir hat das da nicht sonderlich gefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, den anderen geht das alles viel schlimmer, allen viel schlimmer als mir. Aber vielleicht war die Selbsthilfegruppe dann auch nicht so der richtige Anlaufpunkt für dich. Ich glaube schon, Martina, wenn man so was Schlimmes hinter sich hat, was du hinter dir hast, das sind so viele Wunden in deine Seele hineingeschlagen worden, die können nicht alleine verheilen. Das schaffst du auch nicht für dich alleine. Ich glaube schon, dass man da wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss. Vielleicht über eine lange Zeit, damit du auch wieder die Chance für ein normales Leben bekommst. Dass du beispielsweise auch wieder vielleicht fähig wirst für eine Beziehung zu einem Menschen. Das ist ja jetzt alles durcheinander und völlig gestört, aufgrund der Ängste, verständlicherweise, die du in dir trägst. Also es ist auch eigentlich nicht nur eine Beziehung, sondern auch ganz normale Freundschaften. Was würdest du sagen, wenn du so entscheiden könntest? Was wäre die gerechte Strafe für deinen Vater und die gerechte Strafe für deine Mutter? Also für meinen Vater, also ich weiß nicht, gerechte Strafe ist eigentlich, wenn sie halt all diesen seelischen Schmerz, denn der ist viel schlimmer als der körperliche, genau in der Stärke nachempfinden könnten, den sie mir zugefügt haben. Das beziehst du auf beide Personen? Ja. Du wirst auch erstmal bei der Meinung bleiben, dass du deinen Vater nicht anzeigen möchtest? Ich machte gerade auch noch so ein bisschen nachdenklich einen Satz. Du sagtest, es sind ja auch meine Eltern. Das hat ja so einen Geschmack, als würdest du noch Rücksicht nehmen wollen auf sie. Ja, irgendwie... Es ist irgendwie so schwierig, weil irgendwie auch eine Respektsperson für mich, aber... Ich glaube, auf diese Eltern braucht man überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen. Sie haben so viel Schlimmes angerichtet, an dir und mit dir, Martina, dass sie verachtet gehören und dass sie eigentlich ganz schwer bestraft gehören, beide. Ja. Und ich möchte auch dir, so wie ich das vorhin zu Sarah auch gesagt habe, ich möchte unbedingt, dass du mit meiner sehr netten Psychologin, mit der Anna, jetzt ein paar Worte redest. Und die Anna ist ja auch der Erfahrung mit solchen Fällen. Ich bin sicher, dass sie dir noch ein paar sehr gute Ratschläge geben wird. dir vielleicht auch erklärt, wie man das macht, in eine Psychotherapie zu gehen, damit dir jemand wirklich, der Ahnung hat davon, auch helfen kann, ne? Damit du wieder ein besseres Leben führen kannst oder endlich mal ein richtig gutes Leben führen kannst. Ja. Ja? Leg mal bitte auf und die Anna ruft dich gleich an. Mhm. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören, Martina. Wiederhören, tschüss. Wir haben 1.25 Uhr und unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nicht verzeihen. Und jetzt bin ich verbunden mit René und René ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo René. Ja, also wenig, was ich verzeihen kann, ist meine Mutter. Und zwar habe ich mit 31 Jahren erfahren, ich bin jetzt 33 Jahre, erfahren, dass ich einen anderen Vater habe. Und die hat mir 31 Jahre fast gesehen was vorgelogen und was hat sie dir denn vorgelogen? Wer sollte angeblich dein Vater sein? Ja, die war damals also mit einem Mann verheiratet, der mich auch soweit mit aufgezogen hatte. Und du bist immer davon ausgegangen, dass das dein Vater war? Ja. Lebt dieser Mann auch, lebt er noch? Der lebt noch, aber nicht mehr mit meiner Mutter zusammen. Die hat mittlerweile neu geheiratet. Ja. Also lebt jetzt auch mit dem Mann da halt zusammen. Ne? Also mit ihrem Dritten quasi dann? Ja, kann man so sagen. Oder wie auch immer, welche Nummer man ihm geben mag. Wie kam das, dass du jetzt mit 31 das erst erfahren hast? Das habe ich über eine sehr gute Freundin erfahren, mit der ich mal eine Beziehung hatte. Und die hatte mir das jetzt halt vor 2 Jahren erzählt. Woher wusste die das? Die hatte mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ach, das oder hat meine Mutter hatte mit ihr darüber gesprochen. Mhm. Und dann bin ich halt zu meinem Ziehvater gefahren, der wohnt in Düsseldorf. Mhm. Habe mich dann bei ihm erkundigt und habe dann nachgefragt, ob das denn wahr ist und ob ich wirklich einen anderen Vater habe. Mhm. Dann hat er mir das bestätigt, dann habe ich bei meiner Mutter angerufen. Mhm. Und dann ist sie direkt am Telefon wie so eine hysterische Frau auf mich losgegangen und hat mich da aufs Übliche beschimpft auch noch. Lass mich mal eben kurz zwischenfragen, warum bist du zuerst zu deinem Ziehvater gefahren, hast gefragt, warum bist du nicht direkt zu deiner Mutter gegangen? Weil ich da schon Disput mit meiner Mutter hatte, aber wegen was anderen, also nicht wegen der Sache. Und ich wollte jetzt auch einfach nicht direkt über sie darüber nachfragen, sondern wollte mir erstmal da Gewissheit holen. Also am Telefon war sie ganz hysterisch und hat dir etwas vorgeworfen oder wie? Ja, die hat mir eigentlich vorgeworfen, warum ich da überhaupt nachfrage und so weiter. Und dann, ich habe ja noch also 2 Geschwister und dann meinte sie so von wegen, ja, das könnte ja noch von meiner Schwester kommen, die wollte anzeigen wegen Verleugnung und so weiter. Und aber sie hatte es doch deiner Bekannten erzählt. Ja, ja, klar. Aber meine Schwester und mein Bruder, die wissen das auch. Also der ganze Familienkreis weiß es außer ich. Oder wusste es auch. Die wussten das alle. Ja, ja. Wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich halt bei meiner Mutter angerufen, danach gefragt und wie gesagt, dann kam erstmal gar nichts außer die Beschimpfungen da und dann habe ich hier Gesetzesbücher gewählt und habe dann halt in Grundgesetz Artikel gefunden, dass ich ein Anrecht darauf habe, das zu erfahren. Habe dann halt einen Brief geschrieben, dass sie mir das jetzt sagen sollte, ansonsten werde ich gerichtliche Schritte einleiten. Ja. Und dann kriegte ich dann einen Brief zurück, wo dann drin stand, dass mein Vater mit Vorname Otto hieß, also heißt Schiffsfahrer und in Duisburg wohnt. Und ja, mehr habe ich dann halt nicht rausgekriegt. Hast du denn nun sind mittlerweile 2 Jahre vergangen, hast du deinen Vater gefunden? Nein, ich habe meinen Vater immer noch nicht gefunden, weil mit den Daten, da kannst du nichts anfangen. Ich habe dann Telefonbücher gewälzt von Duisburg, auch da bei verschiedenen Autos da angerufen und... Und du hast überhaupt nicht mit deiner Mutter bis heute darüber geredet? Nein, die verleugnet das alles. Also die geht gar nicht darauf ein. Also. Und die anderen Geschwister, die du hast, sind die auch von diesem Mann? Nein, nein, die sind von meinem Ziehvater. Die sind von dem Ziehvater. Und die Geschwister, hast du mit denen mal drüber geredet? Ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, aber die weiß mir auch nichts sagen. Also, du weißt überhaupt gar nichts, was das für eine Beziehung war, ob die lange mit dem Mann zusammen war oder ob es ganz kurz war oder... Das muss wohl kurzfristig gewesen sein, also. Und es liegt auch vollkommen im Dunkeln, warum deine Mutter so ein Theater darum macht und warum sie sich jetzt so sträubt dagegen. Ja. Hast du eine Mutmaßung, was es sein könnte? Also ich weiß, dass sie früher wohl auf den Strich gegangen ist und ich weiß nicht, ob das daher beruht oder also das ist so das Einzige, was ich weiß. Ich habe auch mit ihr heutzutage keinen Kontakt mehr, also wir meiden uns selbst, wenn wir uns irgendwie mal sehen sollten. Für mich ist die Frau einfach nur noch Luft und also kann das Schlimmste eigentlich passieren, das würde mich nicht mehr interessieren. Weil es eigentlich ja auch nicht nachvollziehbar ist, warum sie jetzt nach so vielen Jahren so ein Theater darum macht. Sie könnte ja sagen, sie könnte es dir ja vielleicht sogar erklären, warum sie es dir nicht gesagt hat. Ja. Vielleicht hättest du sogar Verständnis dafür. Gut, andersrum sage ich mir auch, ich habe zumindest das Anrecht zu erfahren, einmal von wem ich abstamme. Absolut, ja. Und zumindest auch dann gucken, wie der Mann ist, ob da sich eine Beziehung aufbaut oder so. Mhm. Das kann ich ja nicht wissen. Und hältst du es für möglich? Ich meine, man denkt ja sicher in allen Richtungen, du wahrscheinlich auch schon. Hältst du es für möglich, dass es vielleicht eine Vergewaltigung war, dass sie deshalb nicht darüber reden will? Nee, es war keine Vergewaltigung. Da bist du dir sicher? Ja. Woher bist du dir da sicher? Weil mein Ziehvater mir gesagt hat, dass er mit ihm so eine kurzfristige Beziehung hatte. So. Also wie lange die jetzt in Einzelnen ging, wusste ich nicht. Mhm. Wie hat deine Mutter dich denn früher behandelt? Wie bist du erzogen worden? Wie so ein drittes Rad an Wagen. Also. Ach so. Es war also auch keine gute Kindheit, die du gehabt hast. Nein. Ich hab in drei verschiedenen Heimen Zwischenstationen gemacht. Dann zwischendurch war ich mal zu Hause. Bin mit 18 ausgezogen. Also genau 7 Tage nach meinem Geburtstag, damals, wo ich 18 geworden bin, bin ich ausgezogen und seitdem lebe ich auf meinen eigenen Füßen. Das heißt, im Moment sind dir aber auch wirklich alle Hände gebunden und du kannst nichts weiteres versuchen zu recherchieren, weil du keine Fakten hast, keine Anlasspunkte. Nee, dann das Schlimmste ist eigentlich noch, also dann war mal zwischendurch eine Beziehung, wo sie mich dann auch finanziell sehr, sehr ausgenommen hat und da über den Tisch gezogen hat und jetzt habe ich das zumindest so weit erreicht, dass sie mir das monatlich zurückzahlt. Mhm. Und damit hat sie mich praktisch gesehen auch ein Stück weit in der Hand, weil sie ganz klar sagt, also wenn das irgendwie groß rauskommt oder wenn da allgemein drüber gesprochen wird, dann... Verstehe. Und wie viel Geld geht es da noch? Sind so, ich glaube, 11.000 oder 12.000. Mhm. Naja, immerhin, ne? Immerhin. Ja. Die Sendung heißt ja, das kann ich nicht verzeihen. Was müsste deine Mutter tun, damit du ihr das verzeihst, was sie dir jetzt angetan hat? Ich werde ihr nie mehr verzeihen können. Auch wenn sie jetzt sagen würde, pass auf, hier ist die Adresse und es lag der und der Grund vor, warum ich dir das nicht gesagt habe? Würde ich auch nicht mehr verzeihen. Warum nicht? Weil ich mich einfach betrogen und belogen fühle. Mhm. Ja? Also ich meine, ich hätte zumindest mit 18 ein Anrecht gehabt zu erfahren, dass es einen anderen Vater gibt, also zumindest das Recht müsste sie merken, ja. Und also, nee, also das geht nicht. Und da sind auch noch so viele andere Faktoren, wo ich sage, da ist für mich einfach, ich kann nicht sagen, dass die war mir 31 oder 18 Jahre keine Mutter gewesen. Mhm. Wenn ich das dann zurüberlege, dass ich da in drei verschiedenen Heimen gewesen bin über Jahre, dass mein Tief... Ziehvater ist auch nicht gerade sanft mit mir umgegangen. Das kommt ja noch dazu, ne? Zu allem. Ja. Also in dem Fall ist es deine Mutter, der du nicht verzeihen kannst, und was man auch, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Ich wünsche dir, ich weiß nicht, wie das passieren soll, trotzdem, dass du deinen Vater irgendwie findest. Ja, ich habe auch keine Idee wie, aber ich wünsche es dir trotzdem. Ja. Alles Gute. Vielleicht hat ja einer da irgendwie eine Idee oder so. Ja, sag doch nur noch mal die Fakten. Es ist, aus Duisburg kommt der Mann. Aus Duisburg kommt er, ja. Er heißt Otto. Otto mit Vorname. Ja. Und war Schifffahrer. War Schifffahrer. Ich weiß es nicht. Und du bist geboren, sagt dein Geburtsdatum? Am 3.10.67. 67, auch in Duisburg? Nee, ich bin in Düsseldorf geboren. In Düsseldorf, ja. Aber ich wohne nicht mehr in Düsseldorf. Mhm. Das sind wenige Fakten, aber wer weiß, manchmal... Ja gut, meine Mutter hieß damals mit Mädchenname Adler. Mhm. Ja, also, das kann ich noch sagen. Ja. Also. Okay, sollte irgendetwas bei uns reinkommen, reichen wir es natürlich an dich weiter. Das fände ich nett. Alles Gute. Mhm. Gut, danke dir. Auf Wiederhören. Gut. Tschüss. 1.33 Uhr und 35 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt, das kann ich nicht verzeihen. Gibt es in eurem Leben einen Vorfall, von dem ihr sagt, das kann ich nicht verzeihen? Das, was dieser Mensch oder diese Menschen mir angetan haben, das kann ich beim besten Willen nicht vergeben und nicht verzeihen. Wenn ihr mir von einem solchen Vorfall erzählen wollt, wie wir es ja gerade auch schon gehört haben, von den Anrufern, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Der nächste Anrufer ist David. Und David ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo David. Was ist bei dir geschehen, von dem du sagst, das kann ich nicht verzeihen? Also das ist jetzt ungefähr im März, knapp ein halbes Jahr her. Mhm. Da kam ich dann also etwas früher von der Nachtschicht nach Hause als sonst. Und ich habe mit meiner Freundin zusammen gewohnt. Bin dann halt nach Hause gekommen, ah, nichts Böses, und da liegt meine Freundin... David, ich muss eine Bitte, hast du das Radio noch an? Das Radio habe ich leise gedreht. Mach mal ganz aus, am besten. Jo, einen Moment. Es hallt so. Jo. Und gleich haben wir eine Rückkopplung. Ist es aus? Jetzt habe ich es ausgemacht. Ich glaube, es ist okay so. Ja. Also vor einem halben Jahr, du kamst von der Nachtschicht früher nach Hause. Mhm. Ja, und dann lag meine Freundin mit meinem besten Freund im Bett. Ja, und was soll ich da machen? Also ich bin erstmal stehen gewesen und dann habe ich dann halt meinen besten Freund genommen, habe den rausgeschmissen, also erst seine Schuhe, alles rausgeschmissen. Mhm. Und dann habe ich bestimmt über eine halbe Stunde mit meiner Freundin mich darüber unterhalten und mich mit der gestritten. Gab es auch eine Schlägerei zwischen dir und deinem besten Freund? Ja, das kam erst später an. Auf jeden Fall habe ich ihn erstmal rausgeschmissen und dann habe ich meiner Freundin gesagt, also warum sie das gemacht hat und wieso das passiert ist. Und dann sagt, ja, das ist einmalig passiert und das passiert nie wieder. Und ja, dann hatte ich keine andere Wahl mehr, bin ich einfach raus, habe meinen Kumpel halt gesucht und bin nach McDonald's gefahren. Also da haben wir uns dann früher abends immer getroffen, so zum Unterhalten, mal was erzählen. Ja, und dann habe ich meine anderen Freunde, also die sind auch ziemlich gut kennen. Mhm. Und dann 5 Minuten später kam er dann also direkt an. Mhm. Ja, und dann habe ich mich erstmal mit ihm unterhalten, also ziemlich verbal, laut. Mhm. Ja, und dann hatte ich keine Lösung und habe dann halt auch zugeschlagen. Dann haben wir uns dann halt geprügelt. Mhm. Und dann kamen ein paar Freunde dazwischen, weil sie auch nicht wussten, was jetzt los war. Ja. Und dann habe ich das so erzählt und meine damalige auch beste Freundin hat dann also zu mir gesagt, ja, das bist ja selber schuld, dass deine Freundin irgendwann mal fremd geht. Du gehst nur arbeiten, bist nur mit deinem Auto unterwegs, mit Freunden und beim Opel-Club. Und ich so, das ist kein Argument, das ist keine Lösung. Wie kann ich da mit mir darüber unterhalten? Sie hat so einen Mund. Mhm. Ja, und mein ehemaliger bester Freund hat den Kontakt ganz abgebrochen, also mit dem möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und meine Freundin versteht sich, also Ex-Freundin versteht sich gut mit meiner Mutter. Und Freunde von der und der Bruder kommt zu mir und sagt, ja, wieso redest du nicht mehr mit der und das ist doch mal passiert. Aber Moment, langsam jetzt. Bist du denn jetzt mit der Frau noch zusammen? Nein, ich bin nicht mehr mit der. Du bist nicht mehr mit ihr zusammen? Nein. Wie lange warst du denn eigentlich mit ihr zusammen, als das passiert? 1,5 Jahre waren wir zusammen. Und habt auch zusammen gewohnt, ne? Ja, und haben auch zusammen gewohnt, ja. Und der Kontakt zu deinem besten Freund ist nun auch tot? Ja, der ist ganz tot. Da läuft gar nichts mehr zu tun, nein, gar nicht. Hast du dich denn von deiner Freundin getrennt, wegen dieses Vorfalls? Ja, wegen dieses Vorfalls habe ich mich getrennt. Hast du eine Vermutung, ob da schon länger was gelaufen ist vorher? Also sie sagt, ich hatte gar keine Vermutung. Also ich war ziemlich baff, wo ich die beiden im Bett gesehen habe. Sie sagte zu mir, dass es einmalig passiert, der kam vorbei und dann haben die Fernsehen geguckt. Und okay, hast du denn irgendwas im Nachhinein erfahren, dass es vielleicht länger schon... Gar nichts. So, aber man ist natürlich misstrauisch, ne? Ja klar, ich weiß genau, ich empfinde noch was für die Frau, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt was mit der anfangen würde und ich treffe mich mit ihr oder sie kommt 5 Minuten zu spät, dann spielen die Gedanken bei mir verrückt. Mhm. Das kann ich einfach nicht. David, unsere Sendung heißt, das kann ich nicht verzeihen. Kannst du deiner Freundin nicht verzeihen, deiner Ex-Freundin oder deinem ehemals besten Freund nicht verzeihen? Also sozusagen kann ich beiden nicht verzeihen, weil sie wussten genau in dem Moment, was sie tun. Also sie waren weder betrunken, was ich auch nicht als Ausrede finde, aber sie wussten haargenau, was sie tun und das hätten sie sich zweimal überlegen müssen und das kann man einfach eigentlich verzeihen. Also du meinst auch, dass die Schuld 50-50 bei beiden liegt? Ja, auf jeden Fall. Und ein anständiger, der allerbeste Freund hätte natürlich absolut tabu reagieren müssen. Das ist tabu. Selbst wenn meine Freundin ihn jetzt anmachen würde, wäre das tabu als bester Freund, also zumindest. Mhm. Das weißt du nicht, von wem der erste Schritt ausgegangen ist. Das ist nicht. Nein, das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass mit meinem ehemaligen besten Freund unterhalte ich mich auch gar nicht mehr. Mhm. Also mit meiner Mutter unterhält schon ab und zu mit meiner Ex-Freundin und sie sagt immer ja und versucht mich dann halt zu überreden und ich sag, haltet euch da raus, weil das hängt mir zum Hals. Also ich konnte bestimmt eine Woche lang nicht schlafen. Ich habe mir überlegt, was hast du falsch gemacht, wieso hat sie nicht mit dir darüber geredet und dann gehen meine Sachen durch den Kopf, die man eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Und als du da reingekommen bist in euer Zimmer, in euer Schlafzimmer, waren die richtig zugange in dem Moment? Ja, also nicht richtig so, also sie waren in dem Moment, schätze ich mal, fertig. Auf jeden Fall lagen sie nackt nebeneinander. Mhm. Und sie haben also sich ziemlich erschrocken, weil ich die Tür reinkam und... Muss für dich ja in dem Moment der wirklich der Schock gewesen sein, ne? Also ich bin erstmal rot angelaufen und ich wusste in dem Moment gar nicht richtig, was ich tue. Also ich bin voll ausgetickt. So kenne ich mich normalerweise gar nicht. Mhm. Weil da dreht man ab, da weiß man nicht, was man tut. Da geht der einen, springt einem Adrenalin hoch und man weiß nicht genau, was man da macht. Das Ganze ist jetzt vorgefallen, wann genau? Im März. Im März war das gewesen, ja, im Anfang März. Bist du für dich sicher, dass beide Leute für dich gestorben sind? Oder? Ja, das ist für mich sicher, das weil sicher. Das sehe ich mir dann immer vor Augen, wenn ich diesen Typ sehe oder wenn ich meine Ex-Freundin sehe. Keine Chance für sie, keine Chance für ihn. Nee, das ist keine Chance mehr. Und das hat mir die Nerven kaputt gemacht. Ich habe die Arbeit damals verloren, ja. Also im März, Ende März habe ich die Arbeit verloren, musste mein Auto damals verkaufen und jetzt ein Kumpel von mir, der hat dann gesagt, komm, ruck dich mal zusammen, lässt mich jetzt bei sich wohnen und seit einem Monat habe ich auch wieder einen neuen Job und ich sehe das nicht ein, weil ich weiß ganz genau, dann passiert das vielleicht wieder. Und also David, ich wünsche dir, dass du das nicht mehr so lange mit dir herumträgst, denn solange man hasst oder richtig wütend ist, hat man so eine Sache noch nicht überwunden. Mhm. Schön wäre es, wenn du das irgendwann zu den Akten legen könntest. Mhm. Natürlich wirst du es letztendlich nie verzeihen, verständlicherweise auch. Und dann wünsche ich dir einfach eine neue Liebe, eine gute Liebe. Das und einen guten neuen Freund, das ist ja auch wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Absolut, ja. Alles Gute, David. Gut. Tschüss. Dann bedanke ich mich. Ja, ciao. Roswitha, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Oh. Ja, guten Abend. Roswitha, hallo. Guten Abend, Domian. Hallo, guten Morgen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt am Zittern und mir geht's auch gar nicht so gut. Und zwar, mein Mann, der hat mich von heute auf morgen, hat er sich getrennt. 2 Monate nach unserer Silberhochzeit. Und Silberhochzeit? 44? Ja. Ich habe den mit 16 schon kennengelernt, mit 18 unseren ersten Sohn gekriegt. Aha. Und ich habe auch viel durchgemacht mit ihm. Der ist mit 8 Jahren krank geworden, unser Thomas. Und ist dann ins Koma gefallen, im Wachkoma, hat eine ganz seltene Erbkrankheit gehabt, hat 11 Jahre im Wachkoma gelebt. 11 Jahre? Hab das alles mit ihm durchgemacht. Wir haben also 20 Jahre... Zusammen mit deinem Mann? Bitte? Zusammen mit deinem Mann durchgemacht? Mit meinem Mann, ja, aber... er ist, im Endeffekt ist er für mich, jetzt merke ich das erst, nie da gewesen und ich habe das alles für normal gehalten. Jetzt erzähl mir mal, wie lange liegt das jetzt zurück, dass er dich verlassen hat? Dass er sich getrennt hat, das habe ich noch nicht mal von ihm selber erfahren. Er hat hier einen Streit provoziert. Wann war denn das? Vor 4 Monaten. Also alles noch sehr frisch. Ja, und dann diese Frau, das ist eine Arbeitskollegin, da hat er mich monatelang mit betrogen und der hat mich belogen bis zum geht nicht mehr. Also ich nehme mal eins von dem anderen. Du hast gerade am Anfang gesagt, er hat mich quasi von heute auf morgen verlassen. Ja. Erzähl das mal so der Reihenfolge nach. Wie hast du das erfahren? Ich habe das da ein halbes Jahr praktisch schon vorher erfahren. Und zwar ist mir... Dass da was ist mit der Frau? Dass irgendwas ist, was, ob das jetzt eine Frau... Ich hab natürlich gedacht, an erster Stelle denkt man ja immer, das ist eine Frau. Und dann hat er das ganz energisch abgestanden. Wenn ich dann irgendwie angefangen bin davon, dann hat er rumgetobt, ist hier zornig geworden, er hat mich auch geschlagen. Er hat mich auch vorher schon geschlagen. Also nicht jeden Tag, nicht, dass das so ein typischer Mann ist, der seine Frau jeden Tag da schlägt. Und das reicht schon aus, wenn er es einmal im Monat macht. Oder wenn er es überhaupt ein einziges Mal während eurer Ehe gemacht hat. Ja, es ist... Das reicht schon aus, um zu sagen... dass unser Sohn dazwischen gehen muss, unser zweiter Sohn. Das ist schon schlimm genug. Der älteste Sohn, der ist vor 3 Jahren gestorben. Und da hat er auch 32.000 Mark von der Versicherung gekriegt. Und ich weiß gar nicht, der hat mir nie Geld gegeben. Ich habe nie Geld gehabt. Du hast also die Vermutung gehabt, dass da schon irgendwas war mit einer Frau. Ja. Hat er, du sagst, von heute auf morgen verlassen. Hat er dir dann irgendwann gesagt, also pass auf, Roswitha, ich gehe? Irgendwann hat er dich so überrascht. Oder wie war das? Nein, der hat irgendwie, weil ich es dann nachher, nach diesem halben Jahr, wusste ich es dann hundertprozentig, dass da eben eine Frau ist und auch, was das für eine Frau ist. Und zwar ist das eine Arbeitskollegin. Und das hast du über eine Bekannte erfahren, oder wie? Nee, das hab ich irgendwie alles so rausgekriegt durch die ganzen Sachen. Und dann nachher habe ich sein Taschenkalender gefunden und da stand eben ihre Handynummer. Und da hast du ihn mit konfrontiert, mit dem... Ja. Und da hat er es dann zugegeben? Da hat er mir gesagt, das wäre eben halt diese Arbeitskollegin und das wäre nur eine Kaffeefreundschaft. War aber nicht so. Das ist aber nicht gewesen. Und das Schlimme ist halt... hat er dich denn daraufhin gleich verlassen oder wie war das? Kurz ein paar Tage später, also dann habe ich gesagt, wenn das nur eine Kaffeefreundschaft ist, dann... kannst du das von heute auf morgen beenden, wenn da keine Liebe mit im Spiel ist. Und das hat er gesagt, nein, das könnte er nicht, da braucht er 4, 6 oder 8 Wochen für. Wann hat er dich denn dann verlassen, nachdem dieses Gespräch gelaufen ist? Ja, genau, da hatten wir draußen gegrillt und dann ist er so jetzornig geworden, hat da sämtliche so Gurkengläser dann durch die Gegend geschmissen. Meine Schwester, die wohnt nebenan, bei meinen Eltern im Haus, die hat das alles mitgekriegt, die hat gesagt, der bringt mich um und ist dann weg. Und ich habe dann durch einen Bekannten von meinem Mann und von mir, habe ich erfahren, dass er ihm gesagt hat, er wird sich von mir trennen. Und ist dann nach 4 Tagen wiedergekommen und hat mir gesagt, dass er sich halt trennt von mir. Und ist dann von heute auf morgen mit dieser Frau eben halt zusammen. Und das ist... Das liegt jetzt 4 Monate zurück. Ihr habt eine ganz lange Ehe hinter euch, kurz vor der silbernen Hochzeit. Und eine schwere Ehe, also, ne? Also mit viel Problemen. Also es waren wirklich viele Probleme. Hast du jetzt das Gefühl, dass du all die Jahre letztendlich betrogen worden bist, gefühlsmäßig, wenn auch da noch keine andere Frau war, aber dennoch? Das weiß ich nicht. Jetzt im Nachhinein denke ich schon vielleicht ein bisschen anders wie vor 4 Monaten noch, wo er gegangen ist, habe ich ihm ja noch alles angeboten irgendwie und gesagt, du kannst ruhig dich weiter mit ihr treffen und wo er eben mir gesagt hat, dass er sich trennt. Hast du denn so einen Zeitpunkt irgendwie für dich ausgemacht, wo du sagst, damals fing es eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, fing es an zu kriseln? Nein, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe das immer gedacht, dass das wäre alles normal. Aber irgendwann hat er aufgehört, dich zu lieben, Roswitha. Irgendwann. Ja, er hat aber immer gesagt, er liebt mich. Das ist mir schon klar, dass er dich belogen hat. Aber irgendwann... Ich hätte das nie gedacht, dass er wegen einer anderen Frau geht. Ich konnte das gar nicht glauben. Also auch ganz tief verletzt und enttäuscht. Ja, und vor allen Dingen, er zahlt auch jetzt die ganze Zeit noch keinen Unterhalt. Ich sitze hier ohne einen Pfennig Geld. Jetzt hat mein Rechtsanwalt Dienstag beim Gericht da irgendwie eine Klage, Unterhaltsklage eingereicht. Und jetzt kommt da auch noch hinzu, diese Frau, also ich weiß, ich kenne die Frau nicht, die Frau kennt mich nicht und die ruft dann bei mir an und beschimpft mich bis zum Geht nicht mehr und erzählt mir, was wollen sie überhaupt. Wobei sie hat ja jetzt den Mann, warum hat sie noch Wut und Zorn auf dich? Ja, weil das den beiden geht das ums Geld. Ach, das geht ich ums weiß Geld. Nicht, habe ich das gesagt, dass wir nach Münster gezogen sind? Nee, hast du nicht gesagt. Ja, wir sind vor knapp 5 Jahren haben wir, und zwar meine Eltern, die haben ein großes Grundstück, das ist mein Erbteil gewesen. Und das hat mein Vater mir als Schenkung überschrieben. Ich habe das dann meinem Mann die Hälfte wieder überschrieben, dass er die Finanzierung durchkriegte. Und ich habe das nur für ihn gemacht, weil zu der Zeit lebte ja der Thomas noch. Und dann hatte ich nur Angst um meinen Mann, dass er sich was antut, weil wir ja wussten, der Tag kommt, dass... Also jetzt geht es um das liebe Geld und das macht das Ganze noch komplizierter. Ja. Hast du in irgendeiner Form Kontakt mit deinem Ehemann im Moment? Ja, zum Beispiel heute Abend wollte ich ihn sprechen, da hat die da rumgeschrien und wie verrückt und ich konnte das gar nicht verstehen, was die da überhaupt abgesehen, erzählt hat. Abgesehen jetzt von den finanziellen Problemen und Schwierigkeiten und dem Zank und Gezerre, leidest du emotional auch sehr? Vermisst du ihn? Dennoch, obwohl er dir das angetan hat? Ja, das kann man nicht einfach so wegstreichen, kann man das nicht. Aber das wird immer, je länger das jetzt hier, weil ich bin ja auch in psychologischer Behandlung. Ich habe da, die erste Zeit habe ich gedacht, ich werde verrückt, die können mich wegbringen. Ich würde mal vorschlagen, du bist ja wirklich sehr durch den Wind, das merke ich auch, und sehr durcheinander und sehr aufgeregt und natürlich sehr verletzt und sehr traurig. Ja, das Frau. Die hat damit gar nichts zu tun mit unseren. Die hat heute Abend sogar, habe ich gesagt, ich habe bei meinem Mann auf dem Handy angerufen, hat gesagt, da war sie am Telefon. Und hat sehr rumgeschrien, hast du gerade schon gesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne den Werner sprechen, also meinen Mann. Hat sie gesagt, nein. Also sowas. Du hast gerade schon das Wort psychologische Behandlung gesagt. Ich möchte gerne, dass du jetzt vielleicht auch so zur Beruhigung mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest, mit der Anna. Ist das ein Angebot? Ja. Dann leg mal bitte auf, Roswitha, und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, die Anna ruft dich an. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute und viel Kraft jetzt für die nächste Zeit. Das wird sehr schwierig sicher noch sein und viel auf dich zukommen. Alles Gute, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay? Jetzt ist die Leitung weg. Sandy, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandy, guten Morgen. Guten Morgen. Was kannst du nicht verzeihen? Ich kann es nicht verzeihen, dass ich vor 4 Jahren von 4 Jungs vergewaltigt worden bin. Vor 4 Jahren von 4 Jungs? Genau. Das war nach einem Disco-Besuch. Und 3 Stück haben mich da festgehalten. Also besser gesagt, das war, ich habe einen da kennengelernt. Mhm. Der wollte mich dann halt nach Hause fahren den Abend, dann habe ich eingewilligt, weil ich auch pünktlich zu Hause sein sollte. Der war da für dich aber ganz fremd, den kanntest du auch nicht vom Sehen oder so? Nee, von vorher nie. Mhm. Und dann ist er halt Umwege gefahren und ich sage immer, das ist nicht der Weg zu mir nach Hause. Und sagt er, nee, ich hole jetzt noch Kollegen ab. Und hat er halt drei Leute noch abgeholt. Mhm. Die haben sich dann hinten mit reingesetzt und dann sind wir weitergefahren. So, und ich sage jetzt, das ist noch immer nicht der Weg nach Hause. Dann nehmen die, wir machen noch einen kleinen Umweg. Und dann ist er halt in so ein Waldstück gefahren, das ich auch gar nicht kannte. Und fing er an, mich zu küssen. Da habe ich gesagt, nein, bitte, ich möchte das nicht, ich will das nicht. Und der hat trotzdem weitergemacht. Und irgendwann, nach ein paar Minuten, sind die hinten dann ausgestiegen, haben mich dann aus dem Auto gezogen. Und 2 davon haben mich dann halt festgehalten, während der 3. sich halt an mich verging. Und einer, also der 4., der stand halt daneben und war sich selbst am Masturbieren dabei. Und auf jeden Fall haben die 3, die mich dann da, also 2 festgehalten, einer verging sich, und die haben sich aber andauernd so abgewechselt. Also dass jeder von uns einmal an der Reihe durfte. Wie lange, wenn du das überhaupt erinnern kannst, wie lange hat das gedauert alles? Das weiß ich gar nicht. In dem Moment habe ich auch gedacht, so jetzt bist du im Moment nicht da, du verschließt dich jetzt komplett, lass es über dich ergehen, dann kommst du vielleicht noch mit deinem Leben davon. Mhm. Also so ungefähr war das. Ich habe auch null Zeitgefühl gehabt. Ich weiß auch gar nicht mal, wann ich nach Hause gekommen bin oder so. Haben die dich denn sogar dann nach Hause gefahren noch? Nee, ich weiß auch nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Also absolut nicht. Ich bin zu Fuß gelaufen und irgendwann kam ich dann halt irgendwo da, wo ich mich auskannte, und so bin ich dann den Rest wieder nach Hause gegangen. Ne? Hast du diese 4 jungen Männer angezeigt? Nein. Du hast sie nicht angezeigt? Nein. Warum nicht? Ich habe gar nicht drüber gesprochen. Ich habe meiner Mutter nichts gesagt. Ich habe mich zwar total verändert, mich zurückgezogen und so. Meine Mutter hat gedacht, ich hätte eine Klatsche, weil ich einfach anders war als sonst. Und da fingen auch die ganzen Probleme dann zu Hause auch an. Also, nun sind 4 Jahre auch rum, und dann denkt man, und du hast sicher über diesen Fall immer und immer wieder nachgedacht. Ja. Hast du eine Erklärung jetzt auch so für mich, dass du damals nicht sofort zur Polizei gegangen bist? Du hättest ja eine Täterbeschreibung machen können, das Auto und weiß ich was alles. Ja, ich habe mich total geschämt. Also ich habe gedacht, ich wäre schuld daran gewesen. Ich hätte die irgendwie aufgereizt oder so, obwohl ich das jetzt im Nachhinein weiß, dass ich es nicht getan habe. Mhm. Und auch die Angst, dass man das vielleicht bei der Polizei denken könnte und dass man dir nicht glaubt? Ja, genau. Mhm. Ja, so ungefähr. Also, dass ich zwar das erzählen würde, aber die würden sagen, das ist bestimmt so eine Ausrede von wegen, weil du halt später nach Hause kamst oder so, ne? Also, ich habe mich auf jeden Fall zurückgezogen, und jetzt vor einem Jahr habe ich angefangen, darüber zu sprechen mit meinen jetzigen Lebensgefährten. Du hast 3 Jahre nicht darüber geredet? Absolut nicht. Mhm. Kein Wort verloren. Mhm. Also, ich habe auf die ersten so 1,5 Jahre, 2 Jahre fast, habe ich mich nur zu Frauen hingezogen gefühlt. Mhm. Männer haben mich gar nicht mehr interessiert. Jedenfalls, ich jemanden angeguckt habe, habe ich mich richtig angewidert gefühlt. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich dann damals meinen ersten Freund kennengelernt und hat sich das alles so ein bisschen gelegt. Ist es dir denn gelungen mit deinem jetzigen, du bist mit dem Freund auch noch zusammen? Ja, nein. Aber ist es dir denn gelungen, damals zu dem Freund auch eine für dich befriedigende sexuelle Beziehung aufzubauen, nach all dem, was dir passiert ist? Es war verdammt schwer. Es war wirklich total schwer. Also egal, was war machten oder egal, was da, ich habe da absolut nichts bei empfunden. Und nur ich habe gewusst, ich liebe den und er liebt mich. Und mit der Zeit ging das dann auf. Mit der Zeit hat auch alles geklappt. So. Aber ihr seid jetzt auch kein Paar mehr? Nein, leider nicht. Hast du diese jungen Männer irgendwann noch mal wieder gesehen? Zufällig? Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, dann hätte ich einen Mord begangen. Also nee, die haben mir mein Leben zerstört und ich hätte ihres zerstört. Das ist einfach meine Meinung jetzt. Wenn ich sie jetzt noch mal erkennen würde, ich wohne Gott sei Dank auch nicht mehr da in der Gegend. Also bin jetzt komplett nach Köln gezogen. Aber du würdest wahrscheinlich die Gesichter oder den einen, den du da kennengelernt hast, den Fahrer, sofort wiedererkennen? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Mhm. Also, ich meine, 4 Jahre, das verändert man sich sehr. Naja. Also manche Leute, ne? Ich glaube, sowas behält man dann doch in Erinnerung, sowas Gravierendes. Doch, schon. Also ich könnte jetzt zwar keine Täterbeschreibung mehr vorgeben, ich könnte mich nicht mal genau daran erinnern, weil ich das halt verdrängt habe. Ne? Aber so... Ist das das Schlimmste gewesen, was in deinem Leben bisher passiert ist? Ja. Ja, doch. Und du hast wirklich wie so einen Filmriss, dass du gar nicht mehr weißt, wie und wann es aufgehört hat, nein, dass die weggefahren sind, oder weißt du gar nicht mehr? Nein, ich muss auch sagen, ich habe hinterher unter MPS gelitten. Also multiple Personalität, dass man mehrere Persönlichkeiten in einem hat, weil ich nicht... Und ich habe jetzt, ich war auch in psychologischer Behandlung und die hat mir dann halt erzählt, dass das dadurch war, weil ich mich in dem Moment einfach aus meinem Körper rausgegeben habe, hat halt eine andere Person in mir Platz genommen. Und diese habe ich dann auch immer behalten. Ich habe immer die Stimme im Kopf gehört. Und das ist total widerlich. Ich redete mit meiner Mutter normal. In der nächsten Sekunde war es wirklich total schlimm. Also dann war ich eine Furie, dann habe ich angefangen zu brüllen und zu schreien. Hast du denn heute das Gefühl, nach 4 Jahren, dass du das einigermaßen im Griff hast, oder meinst du, du brauchtest eigentlich auch noch weiter, vielleicht auch psychologische Betreuung? Ich bin noch in Psychologie. Du bist noch in psychologischer Betreuung? Ja, mein Freund hatte mich dazu geraten, weil am Anfang war das bei ihm halt auch, dass ich dann einmal ich war, dann wieder die also das hat sich immer abgewechselt, das war halt widerlich für ihn auch und wir haben sehr drunter gelitten und hat er gesagt, geh mal zum Psychologen, rede mal mit dem, ob es da irgendwas gibt. Und mit der Zeit habe ich gelernt, die andere Person zu verdrängen, also gleich in den Hintergrund zu schieben. Abends kommt das noch hoch, aber das ist dann sekundenweise. Natürlich auch ein Fall, sehr verständlich, sehr nachvollziehbar, dass du sagst, das kann ich nicht verzeihen. Das ist ja auch nicht verzeihlich. Nee. Du bist zwar in psychologischer Behandlung, aber ich frage dich auch trotzdem, möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht auch noch ein paar Worte reden? Ja, wenn das was nützt, ja. Wenn du das möchtest, ich möchte es dir nicht aufdrängen, dann biete ich es dir gerne an, das ist dann auch möglich. Wir rufen dich gleich dann nochmal an, das heißt, meine Psychologin, die Anna, ruft dich an. Ja. Alles Gute, von Herzen dir, Sandy. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich noch die Claudia. Leider nicht mehr so viel Zeit, Claudia, 39 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia, wir müssen uns leider ein bisschen kurz fassen, wenn du vielleicht sehr knapp erzählen könntest, was bei dir passiert ist. Ja, also ich bin mit 16 Jahren vergewaltigt worden. Und zwar von 2 Männern. Also ich versuche jetzt das ganz kurz zu machen. Ich war eben damals minderjährig, keinen Führerschein, hatte eine Freundin mit Führerschein. Sie hat mich gebeten, mit ihr in eine andere Stadt, in eine Diskothek zu fahren. Ich bin mit ihr dorthin gefahren. Sie war nicht sehr attraktiv, etwas mollig und hat eben etwas Probleme, Männer aufzureißen, sagen wir es mal ganz lapidar. Da war jemand, der hat sich für sie interessiert und wollte mit ihr in seine Wohnung. Sie fragte mich, kann ich mit ihm dahin gehen, können wir dahin gehen? Ich möchte das gerne. Ja, ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich habe gesagt, okay, ja, und wo soll ich hin? Ja, du kannst ja mal ins Wohnzimmer. Okay, für mich kein Problem, mache ich. Ich mit hin marschiert, beide ins Schlafzimmer verschwunden. Ich im Wohnzimmer den Fernseher angemacht und auf einmal ging die Wohnungstür auf. 2 Männer kamen rein, einer hielt mich fest, riss mir die Kleider vom Leibe. Schmissen mich zu Boden, der eine hielt mir beide Hände hinter den Kopf, mit der anderen Hand den Mund zu und der andere vergewaltigte mich und das Ganze dann eben umgekehrt. Der andere Mann hielt mich fest und ich wurde von dem vergewaltigt. Ich hörte Stimmen aus dem Schlafzimmer, Gelächter und Gestöhne. Also ich habe versucht, mich zu wehren. Manchmal kamen auch Laute raus. Also sie wusste, ich bin da nicht mehr alleine und amüsiere mich mit dem Fernseher. Sie wusste, was geschah und sie kam mir nicht zur Hilfe. Also das heißt, der Freundin war völlig klar, dass da irgendwas Schlimmes passiert? Ja. Aber die wusste es vorher nicht? Bitte? Die wusste das vorher nicht? Vorher wusste sie es nicht. Nein. Nein. Aber während sie in der Wohnung war mit dem Mann in dem Zimmer, wusste sie es sehr wohl. Das heißt, da sind auch zwei, denen du nicht verzeihst. Einmal diesen Männern und einmal dieser Freundin. Also der Freundin auf keinen Fall. Wie endete das Ganze denn dann? Das endete so, dass die Freundin aus dem Zimmer kam, ich dabei verstört da saß. Sie sagte, ja, also ich bin fertig, können wir gehen oder willst du hier bleiben? Unglaublich. Ich bin hinterher hergedackelt, mich ins Auto gesetzt, es fiel kein Wort mehr, ich stieg irgendwo in Nürnberg aus und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen und ich habe das so verdrängt, ich weiß halt nicht mal mehr, wie sie heißt. Unglaublich. Jetzt ist unsere Sendung vorbei, Claudia. Du hast das so kompakt und so gut erzählt, dass ich glaube, die ganze Geschichte ist sehr verständlich rübergekommen. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht auch noch ein paar Worte reden jetzt gleich? Nein, ich habe einen sehr guten Hausarzt und ich bin in psychologischer Betreuung. Okay, war nur ein Angebot. Danke für deinen Anruf und alles Gute dir auch. Okay, ja. Tschüss. In der Technik war Leo Scholten. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen wieder morgen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.